Erster Josaphat starb. Man begrub ihn in Davids Stadt. Sein Sohn Jehoram wurde König. Zweiter Jehoram hatte Brüder. Ihre Namen waren Asaja, Jehiel, Sichajahu, Asajahu, Michael und Sephatjahu. Sie waren alle Söhne von König Josaphat. Dritter, ihr Vater gab ihnen viel Silber und Gold. Er gab ihnen auch schöne Dinge und Städte in Juda. Aber Jehoram wurde König. Er war der älteste Sohn. Vierter Jehoram wurde König. Er war jetzt stark. Er tötete alle seine Brüder. Er tötete auch einige wichtige Männer in Israel. Fünfter Jehoram war 32 Jahre alt. Dann wurde er König. Er regierte 8 Jahre in Jerusalem. Sechster, er lebte wie die Könige von Israel. Er tat es wie Ahabs Familie. Seine Frau war Ahabs Tochter. Er tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Siebter, aber Gott wollte Davids Familie nicht zerstören. Gott hatte David ein Versprechen gegeben. Er wollte Davids Familie immer helfen. Achter, als Jehoram König war, wurden die Edomiter frei. Sie waren nicht mehr unter Judas Herrschaft. Sie wählten einen eigenen König. Neunter, Jehoram ging mit seinen Anführern dorthin. Er hatte viele Streitwagen. Nachts griff er die Edomiter an. Er besiegte sie und ihre Anführer. Zehnter, die Edomiter waren seitdem frei von Juda. Auch die Stadt Libna wurde frei. Jehoram hatte Gott, den Gott seiner Väter, verlassen. Elfter, er baute auch Orte für falsche Götter. Er brachte die Menschen in Jerusalem dazu, falsche Götter zu verehren. Er führte Juda weg von Gott. Zwölfter, der Prophet Elia schrieb ihm einen Brief. Gott, der Gott Davids, sagte, du bist nicht wie dein Vater Josaphat. Du bist nicht wie König Esa. 13. Du lebst wie die Könige von Israel. Du führst Juda zu falschen Göttern. Du tust es wie Ahabs Familie. Du hast deine Brüder getötet. Sie waren besser als du. 14. Gott wird dein Volk schlagen. Er wird deine Söhne und Frauen schlagen. Er wird alles nehmen, was du hast. Du wirst sehr krank werden. Dein Bauch wird schmerzen. Nach langer Zeit werden deine Eingeweide herauskommen. 15. Gott machte die Philister und Araber wütend. Sie wohnten neben den Kuschiten. 16. Sie griffen Juda an und nahmen es ein. Sie nahmen alles aus dem Königspalast. Sie nahmen auch seine Söhne und Frauen mit. Nur Joachas, sein jüngster Sohn, blieb übrig. 17. Danach schlug Gott ihn. Er bekam eine schlimme Krankheit im Bauch. Man konnte sie nicht heilen. 18. Nach 2 Jahren kamen seine Eingeweide heraus. Er starb mit großen Schmerzen. Sein Volk machte kein Feuer für ihn. Das war anders als bei seinen Vätern. 19. Er war 32 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 8 Jahre in Jerusalem. Er starb, und niemand vermisste ihn. Man begrub ihn in Davids Stadt. Aber nicht in den Gräbern der Könige. 20. So endete die Geschichte von Jehoram.